Aphorismus. Überlegungen und Gegebenheiten. Struktur ist ein Wort, das wie jedes andere Fremdwort für einen deutschen Muttersprachler erst einmal geklärt werden muss. Er würde dessen Bedeutung sich nicht denken können. Genauso wenig wird er diese aus dem Schall ableiten können, welcher bei dem Aussprechen dieses Wortes hörbar und fühlbar zu vernehmen ist. Ein solcher Begriff erscheint erst aufgrund seiner Verwendungsart vor unserem geistigen Auge und wird dann von uns selbst als Begriff für spätere Momente des Lebens geklärt. Doch ist es mir passiert, dass das Modell der Struktur mir nicht eingeleuchtet hat. Ähnlich wie der Energieerhaltungssatz für meine Lebensumgebung für mich noch niemals wirklich greifbar gewesen ist, habe ich auch keine Auffassungsgabe für etwas Strukturelles. Mancher hat mir zu erklären versucht, dass die zeitliche Abfolge der Dinge eine Struktur sei. Doch habe ich auch keinen Begriff einer solchen. Ich habe mir diese nicht veranschaulichen und auch nichts über sie in Erfahrung bringen können, was meiner Prüfung standhält. An eine Vorgabe solcher Dinge für den Menschen könnte ich nicht glauben. Das wäre mir zu billig. Da wird ja jeder etwas anderes dazu sagen. Und wo viele Meinungen gehört werden können, gibt es wahrscheinlich auch viele unterschiedliche Überzeugungen zu vernehmen.